Wir beginnen mit Beethovens Opus 131. Es hat 7 Sätze. Sie sind alle miteinander verbunden. 2 wunderbare, höchst intensive Präsentationen von Kunst zeigt Jaron Silberman in Seiten des Lebens. Das eine wären Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman und Catherine Keener als Mitglieder eines weltberühmten, fiktiven Streichquartetts. Grandios spielen sie. Das zweite, ebenso intensiv wie grandios, Beethovens Streichquartett Nummer 14, Opus 131 in Cis-Moll, das im Mittelpunkt des Films steht, in mehrerlei Hinsicht. Um Abschied geht es in Jaron Silbermans Seiten des Lebens. Der alte Cellist wird aufhören nach einem Vierteljahrhundert, nicht freiwillig. Ich möchte, dass unser erstes Konzert in der neuen Spielzeit mein Abschiedskonzert wird. Es ist das Beste, wenn sich das Quartett darauf vorbereitet. Beethoven bestimmte, dass das Streichquartett Nummer 14 Attacca gespielt werden soll. Für uns heißt das, wir müssen ohne Pause spielen. 40 Minuten ohne Unterbrechung, die Instrumente verstimmen sich zwangsläufig. Was sollen die Musiker machen? Stoppen? Neu stimmen? Jeder einzeln oder als Gruppe? Für Jaron Silberman, Regisseur von Seiten des Lebens, ist das die perfekte Metapher für langjährige Beziehungen, private wie künstlerische. Auch da gelte es, immer neu stimmen, abstimmen. You know, long-term relationships and how they go out of tune and how they're bound to go out of tune. Even one person fights with himself all the time. So, you know, for two, it's going out of tune. And the question is, what do you do then? What do you do with that? How do you bring it back? Alles ständig neu justieren. Das gilt auch für die erste und zweite Geige, die Bratsche und das Cello im Quartett in Persona. Daniel, Robert, Juliette und Peter. Als Peter, der das Quartett quasi seit Jahren zusammenhält, aufhört. Peter, der gerade seine Frau verlor. Aber die Musik, das Quartett, wir vier zusammen, das hat mir darüber hinweggeholfen. Peter, der Älteste der vier, der... Sagen Sie mir, was Sie vermuten. ...eine weitere schreckliche Nachricht erhält. Komme ich zu der Vermutung, dass Sie wahrscheinlich frühe Symptome von Parkinson zeigen. Mein Gott. Aber mit dem angekündigten Ende seiner Karriere und dem Ausstieg aus dem Quartett beginnen eben auch für die anderen drei in Seiten des Lebens die Verstimmungen und die Notwendigkeit, ganz neu nachzustimmen. Robert, mit Juliette verheiratet, spielt seit Jahren sprichwörtlich die zweite Geige. Bis jetzt. Ich will nicht mehr ausschließlich die zweite Geige spielen. Es geht nicht nur um mich oder dich. Juliettes weitere Antwort enthält reichlich Beziehungssprengstoff. Daniel, er ist der Meinung, dass du einfach kein guter erster Geiger sein könntest. Kaum überraschend, dass, um in Musikbegriffen zu sprechen, in den dann folgenden Sätzen von Seiten des Lebens so ziemlich alles explodiert. Die Ehe zwischen Robert und Juliette oder die Freundschaft, die wahrscheinlich nie eine war, zwischen Robert und Daniel. Könntest du dich mal beherrschen, Robert? Wäre das möglich? Du solltest dich mal beherrschen, Daniel. Konntest du nicht einfach mit der Tochter von irgendjemand anderem schlafen? Was hast du getan? Es ist ein Genuss, Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman sowie Catherine Keener dabei zuzusehen, wie sie ehrwürdige Künstler und gleichzeitig durchgeknallte Hahnenkämpfer spielen. Diese Menschen, die nur für ihre und in ihrer Kunst leben, sind am Ende des Tages stinknormal wie wir. Ego überwinden? Oh Gott, wie soll das gehen? In Seiten des Lebens werden die Musik, hier Beethovens Streichquartett, und die Figuren des Films zu gegenseitigen Spiegeln. Es geht um Gefühle, die das Kino ebenso direkt auslösen kann wie Musik. Wenn dann der alte Cellist bei seinem Abschlusskonzert Beethovens Opus 131 abbrechen muss, wegen des Parkinson, und die anderen mit ihm zusammen sozusagen zerzaust vom Leben, wenn dann der Alte aufsteht und seiner Nachfolgerin, der Cellistin, er hatte alles vorbereitet, Platz macht, Emotion pur. Wunderbar. Was für ein Bild für das Leben. Was für ein Bild für das Altwerden. Was für eins für das Loslassen. Meine Damen und Herren, ich muss aufhören. Meine Freunde spielen viel zu schnell, da kann ich nicht mehr mithalten. Und das ist Beethovens Schuld. Er hat darauf bestanden, dass man das Opus 131 Attacca zu spielen hat, ohne Pause. Wie gesagt, wunderbar. Und ich möchte den sehen, der nach dem Film nicht die Beethoven-CD aus dem Schrank ziehen oder sie im nächsten Geschäft real oder virtuell kaufen möchte.